ein bisschen Händeklatschen hier auf der Plaza San Jaume. Jetzt, es ist mittlerweile kurz nach 12:30 am Mittag. Es ist Samstag. Wir befinden uns hier in einer Menschenmenge. Die meisten sind weiß gekleidet und demonstrieren, manifestieren ihr Nicht-Einverständnis mit allem, was hier in Katalonien im Moment passiert. Es sind Leute, die sind weder für noch gegen den Prozess des Präsidenten Quim Torra und seiner Separatistenbewegung. Und es sind Leute, die sind auch gegen die Rechte, gegen die spanische Rechte. Und wir haben halt, und die Leute befürchten, dass die Einzigen, die von der ganzen Situation profitieren, die Rechten sind. Torra Taliban. Hier ruft jemand Torra Taliban. Torra ist ein Taliban. Er hat recht. Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Es ist Montag, der 28. Oktober 2019. Willkommen. Hola. Su opinión sobre esta, diríamos, manifestación, Ihre Meinung über diese kleine Demo hier auf der Plaza San Jaume? No tengo palabras, solo quiero diálogo. Para dialogar hay que preguntar y escuchar al otro. Con eso me quedo. Muchas gracias. Diese Frau meint, um einen Dialog anzufangen, muss man erstmal zuhören können und dann zu dem anderen reden. Und das ist ihre Meinung und damit meint sie, hat sie alles zu der Situation gesagt. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, wach auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Queste fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Queste fiore del partigiano, morto per la libertà. Queste fiore del partigiano, morto per la libertà. Niemandsland és una veu lliure en un món no tan lliure, encara. Des de 1998 a les ones. Es gibt jetzt von 13 bis 15 Uhr zwei Stunden Musik, Kultur, Geschichte und Politik hier im Niemandsland auf Kontrabande FM 91.4. Wir senden immer montags direkt aus dem Herzen Barcelonas, von hier von der Plaza Real. Auch live im Internet zu hören unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik, Geschichte interessiert sind. Es gibt jede Menge Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Wir von Contrabanda machen seit 28 Jahren ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Jo. Erst hab ich dich geliebt, dann hab ich dich vermisst. Dann habe ich aus Trauer eine andere geküsst, die zu mir meinte, warum küsst du so gut? Bist du irgendwie traurig oder fehlt dir der Mut? Wenn Liebe ein Verbrechen ist, stell mich vor Gericht. Und immer, wenn ich zum Mond nach oben schaue, seh ich dein Gesicht. Wegen dem Licht lieben wir die Sterne, wegen der Treue lieben wir das Tier. Und immer wenn ich an dich denke, stirbt etwas in mir. Du sagst, du fühlst so nichts mit deinen Gedanken, sei endlich mal spontan. Du bist die langweilige Stille im Inneren des Orkans. Aber weil ich mein Leben liebe, will ich, dass alles gleich bleibt und wird. Möchte ich jeden Tag dasselbe tun, bis der letzte Teil in mir stirbt. Wegen dem Licht lieben wir die Sterne, wegen der Treue lieben wir das Tier. Und immer wenn ich daran denke, stirbt etwas. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 138. Michail Koltsow bei Stalin. No pasarán. Pasaremos. Un infierno de terror fascista. Ahoguen en sangre las libertades populares. Las banderas en el aire gritan Franco, Franco, Franco. Las libertades históricas. Fuertes cóndores germanos. Gritaban por el furor y el entusiasmo. Los bravos hombres del pueblo. Moscú, April 1937. Am 2. April 1937 überquerte der russische Journalist und Pravda-Korrespondent Michail Koltsow die Grenze zwischen Spanien und Frankreich. Er war auf dem Weg nach Moskau, hoffte allerdings, der Besuch werde kurz ausfallen. Die Reise erfüllte ihn mit Besorgnis, und das nicht ohne Grund. Im Monat zuvor war Genrich Jagoda, ehemals Volkskommissar des Inneren und in dieser Eigenschaft auch Chef des NKWD, von Nikolai Jeschow, seinem Nachfolger auf diesem Posten, verhaftet worden. Jeschow war ein kleiner, dunkelhäutiger Sadist, dem Stalin den Spitznamen Brombeere gegeben hatte. Die Anklage lautete auf Korruption, Diamantenschmuggel, Jagoda war Jude, Sohn eines Juweliers aus Nischni Nowgorod. Wie konnte er also keine Beziehungen haben zu diesen diebischen Diamantenhändlern in Antwerpen und Spionage? Außerdem wurde ihm vorgeworfen, seit seinem Eintritt in die kommunistische Partei im Jahr 1907 für die Deutschen zu spionieren. Sein tatsächliches Vergehen, was keiner erwähnen würde, aber jeder wusste, bestand darin, dass er unverblümt die Verhaftung, Verurteilung und Hinrichtung von Stalins ehemaligen Genossen, von Männern wie Grigori Sinowjew und Lew Kamenew, sowie Stalins Plan, den obersten Befehlshaber der Roten Armee, Marschall Michail Tuchaschewski, zu eliminieren, als kontraproduktiv kritisiert hatte. Sowohl innerhalb wie außerhalb der Sowjetunion sei die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Schauprozesse äußerst ungünstig. Für Stalin war das gleichbedeutend mit Gehorsamsverweigerung, ja sogar Opposition, und dafür musste Jagoda mit seinem Leben bezahlen. Mit den Worten Jeschows: »Wir setzen zu einem größeren Angriff auf den Feind an. Wenn da jemand mit dem Ellbogen geschubst wird, sind Empfindlichkeiten nicht angebracht. Es ist besser, wenn 10 unschuldige Menschen leiden, als dass ein Spion entkommt. Wo gehobelt wird, fallen Späne.« Und falls irgendjemand sich fragen sollte, wer den Hobel führte, fügte er hinzu: »Ich bin vielleicht klein von Gestalt, aber meine Hände sind stark. Es sind Stalins Hände.« Die Atmosphäre in Moskau war gefährlich. Koltsow war allerdings der Meinung, er habe in dem Giftzwerg Jeschow einen Verbündeten, oder es gäbe immerhin eine gewisse Beziehung zwischen ihnen. Er schlief nämlich mit Jewgenia Feigenberg, der Frau des neuen Sicherheitschefs. Sie würde ja wahrscheinlich bei ihrem Mann ein gutes Wort für ihn einlegen. Und er hatte in der Pravda lobend über Jeschow geschrieben, ihn einen wundervollen, unbeugsamen Bolschewiken genannt. Das würde doch gewiss zu seinen Gunsten sprechen. Trotz all dem war er sicher nicht frei von gemischten Gefühlen, als er auf den 15. April zu einem 2-stündigen Kreuzverhör durch Jeschow, Verteidigungsminister Woroschilow, Ministerpräsident Molotow und Stalin selbst in den Kreml zitiert wurde, um über den Fortschritt des Krieges in Spanien zu berichten. Als Koltsow alle ihre Fragen beantwortet hatte, verkündete der Generalsekretär, er sei erfreut über den Erfolg der sowjetischen Mission für die Republik. Ein wahrer Trost sei das in diesen finsteren Zeiten, in denen er von im Schoß der Partei lauernden Verrätern umzingelt sei. Koltsow dachte, damit sei er entlassen. Er stand auf, um sich zu verabschieden, aber Stalin war noch nicht mit ihm fertig. »Nicht so schnell, Genosse Koltsow!« »Wie werden Sie auf Spanisch angeredet?«, fragte er. »Miguel?« Befremdlicherweise verbeugte er sich vor Koltsow in einer Geste, die er wohl für Spanisch hielt, mit dem rechten Arm über die Brust gelegt. Der linke Arm war seit einem Unfall, in den er als Kind verwickelt gewesen war, verkümmert und hing nutzlos an der Seite herunter. »Miguel, Genosse Stalin«, sagte Koltsow. »Sehr schön, Don Miguel. Wir, stolze Spanier, danken Ihnen herzlich für Ihren sehr interessanten Bericht. Wir werden Sie bald wiedersehen, Genosse Koltsow. Viel Glück, Don Miguel.« »Ich stehe der Sowjetunion stets zu Diensten, Genosse Stalin«, murmelte Koltsow. Und weil er das für das Ende der Unterhaltung hielt, begab er sich zur Tür. Stalin jedoch rief ihn zurück. »Besitzen Sie einen Revolver, Genosse Koltsow?« Koltsow wusste nicht, was er sagen sollte. »Ja, Genosse Stalin«, antwortete er. »Sie denken nicht darüber nach, Selbstmord zu begehen, oder?« »Natürlich nicht«, sagte Koltsow. »War das die richtige Antwort?« »So etwas ist mir noch nie in den Sinn gekommen.« »Ausgezeichnet, ausgezeichnet«, sagte Stalin. »Ich danke Ihnen nochmals, Genosse Koltsow. Wir werden Sie bald wiedersehen, Don Miguel.« April 1937, Madrid. Der April hatte eine atmosphärische Veränderung mit sich gebracht, dachte Arturo Barea. Es war nicht nur die plötzliche Wärme, die an den Bäumen entlang des Paseo del Prado die Blätter sprießen ließ und die neuen Händler, die Schuhputzjungen und die alten Frauen, die Schnürsenkel verkauften, auf die Straßen hinauslockte, wo sie ungeachtet der Granaten ihre Stände aufbauten. Nein, die Bürokraten in Valencia, Álvarez del Bayo und Rubio und Rubios neue Vertreterin, Constancia de la Mora, zeigten verstärkt Interesse an Madrid. Sie überprüften Berichte und stellten Fragen. Unmerklich hatte sich eine anhaltende Spannung in die Beziehungen zwischen der Hauptstadt auf Zeit und der belagerten Stadt eingeschlichen. Und nun war der aalglatte Propagandist der Komintern eingetroffen, der gerissene Otto Katz, diesmal unter dem Pseudonym André Simone. Er hatte die Aufgabe, eine Gruppe von Frauen aus Großbritannien durch die Stadt zu führen, darunter drei Parlamentsabgeordnete, Ellen Wilkinson, Eleanor Rathbone und Catherine Stuart Murray, Herzogin von Athol, die sich ein genaues Bild von der Lage in Spanien machen wollten. Man konnte nur hoffen, dass sich mit Hilfe der Fakten, die sie fanden, das Parlament davon überzeugen lassen würde, von seiner Nicht-Einmischungspolitik Abstand zu nehmen. Es war also extrem wichtig, dass sie wirklich professionell herumgeführt wurden. Und offenbar waren Rubio und de la Mora der Meinung, Barea und Ilsa wären dafür ungeeignet. Barea stellte für die Damen einen Besichtigungsplan zusammen. Zerbombte Gebäude, ein Lazarett, Besuch eines Artillerie-Postens in einem relativ sicheren Abschnitt der Front, Tee mit Miaja. Ilsa übersetzte und Katz, Simone, wich ihnen nicht von der Seite. Nach einem Sightseeing-Vormittag luden Ilsa und Barea in der Annahme, eine erholsame Alternative zu den lauten, verrauchten Tiefen des Speisesaals im Gran Via zu bieten, die Herzogin und ihre Begleiterinnen ein, mit ihnen in ihrem Privatlogis in einem der oberen Stockwerke zu Mittag zu essen. Doch die Besucherinnen protestierten. Sie wünschten keine Spezialbehandlung und sie bestanden darauf, sich zu den Leuten im Untergeschoss zu gesellen. Also teilten sie Bohnen und wässrige Suppe und vertrocknete Würstchen mit den Korrespondenten und den Angehörigen der internationalen Brigade in der Kantine, wo der Lärm der mittäglichen Bombardierungen im Stimmengewirr und dem Klappern des Geschirrs unterging. Sie waren gerade mit dem Kaffee fertig und folgten Barea in die Lobby, als der Hotelmanager auftauchte. Ob Barea wohl bitte mit nach oben kommen könne? In seinem und Ilsas Zimmer habe es gebrannt. Barea und Ilsa folgten mit den Engländerinnen im Schlepptau dem Manager die Treppe hinauf. Oben bot sich ihnen ein Bild der Zerstörung. Ein Sprengstück war durch das Fenster geflogen, hatte die Vorhänge in Brand gesetzt und Ilsas Schuhe verschmort, die auf einem Gestell unter dem Fensterbrett standen. Es war dann auf dem Tisch gelandet, zwischen den Tellern, die für Ilsa und Bareas Mittagessen gedeckt gewesen und natürlich zu Bruch gegangen waren, und da lag es jetzt, noch immer schwelend, während Feuerwehrleute ihre Schläuche aufwickelten, mit denen sie im Zimmer gelöscht hatten. Ilsa bückte sich zu den Schuhen hinunter, zu denen auch ihre blauen Lieblingsschuhe gehörten, die dazu noch brandneu gewesen waren, und die Engländerinnen standen um sie herum, tätschelten ihr den Rücken und trösteten sie. Sie solle sich doch nur einmal vorstellen, was passiert wäre, wenn sie und Barea zum Essen hochgegangen wären, statt mit ihnen in der Kantine zu essen, dann hätten sie getötet werden können. Oder wenn sie alle zusammen in Bareas Zimmer gekommen wären, und dann wären sie jetzt womöglich auch tot. Ilsa bestritt das energisch. So schlimm sei es ganz und gar nicht gewesen. Es habe sich lediglich um ein kleines Metallstück gehandelt. Sie sollten doch nur schauen. Die Eier in einer Schüssel auf einem Nebentisch seien noch unversehrt. Und außerdem müssten sie jetzt wirklich aufbrechen, denn sie würden in Ortegas Artilleriebeobachtungsstand erwartet. Als Barea vor das Haus trat, um die Regierungsautos herbeizuwinken, stellte er fest, dass die Straße mit Trümmern von den Bombardierungen übersät war. Dann fiel ihm an der großen Glasfläche eines Schaufensters, in dem Schallplatten und Grammophone ausgestellt waren, etwas anderes auf. Ein pulsierender grauer Klumpen, ungefähr so groß wie eine Aprikose, rot geädert und umgeben von grauen Spritzern. Er brauchte eine Minute, bis er realisierte, dass er ein Stück Gehirn vor sich hatte. Die Zeit schien plötzlich ausgesetzt, wie eine Melodie in einer Fermate. Mechanisch streckte er seine Hand aus, um eine der Engländerinnen daran zu hindern, sich das aus größerer Nähe anzusehen. Er schob sie stattdessen in die Richtung, wo er den Wagen vermutete, doch er konnte sich nicht vom Fleck rühren. Dann hörte er Ilsas Stimme, heiser, drängend. »Arturo, komm da weg!« Aber er stand noch immer bewegungslos. Und er merkte, dass seine Füße in einer Lache gerinnenden Bluts festklebten. Es kostete ihn Kraft, sich loszureißen, und als Ilsa ihn in eines der Autos geschoben hatte, wischte er sich seine Schuhe an der Fußmatte ab. Während der Fahrt zu Ortegas Beobachtungsstand sprach er kein Wort. Dort angekommen, schauten die Engländerinnen aufgeregt durch das Objektiv eines Entfernungsmessers auf die Universitätsstadt und die Rauchwolken, die aus den Gewehrmündungen der Regierungstruppen aufstiegen. Als Barea an der Reihe war, sah er durch den Entfernungsmesser, worauf die Soldaten Ortegas schossen. Es war die Kapelle des Friedhofs, für dessen Verwaltung Bareas Onkel verantwortlich gewesen war. Dort hatte er selbst als Junge gespielt und auf den sonnendurchfluteten, von Zypressen gesäumten Wegen Schmetterlinge und Eidechsen verfolgt, während er darauf wartete, dass sein Onkel mit der Arbeit fertig war und sie nach Hause gehen konnten. Jetzt sah er, dass die Zypressen und Rosensträucher verschwunden waren und die dicken Backsteinmauern der Kapelle waren von Einschüssen zernarbt. Nicht wegen Ersetzen, auch nicht wegen eingesetzten Verbrechen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 138, eine Niemandslandproduktion 2019. Literaturhinweis: Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vail, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Susanne Held. Titel der Originalausgabe: Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War. Erschienen im Verlag Farrar, Straus und Giro in New York 2014. Die deutsche Ausgabe ist erschienen bei der Gotthardschen Buchhandlung in Stuttgart 2015. No pasarán. Pasaremos. Wieder Winter, alles weiß. Ich erinnere, wenn es schneit. Vor der Tür steht, wer es war. Wieder Winter, Jahr für Jahr. Ein Echo. Echo, ein Echo, ein Echo. Wieder Winter, farbenblind. Ich erinnere blütenbunt durch die Blätter. Ein Echo, ein Echo, ein Echo, ein Echo, ein Echo, ein Echo. Winter, tiefer Wald, ich erinnere, wie gemalt, am Kamin mein Herz so klar, wieder Winter, Jahr für Jahr, wieder Winter, Jahr für Jahr, ein Echo, ein Echo, ein Echo, ein Echo. Ein Echo, ein Echo, ein Echo, ein Echo, ein Echo, ein Echo, ein Echo, ein Echo. Ich erinnere an die Zeit. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Mittlerweile kurz vor 2:30 hier im Zentrum von Barcelona an einem doch ein bisschen verhangenen Herbstnachmittag. Im Kino gibt es einiges hier zu sehen. Kinokultur in Barcelona wird ja immer groß geschrieben. Das 17. In-Edit Festival, Filmfestival, läuft seit dem vergangenen Donnerstag, dem 24. Oktober, hier in der Stadt. In-Edit hat Musikdokumentarfilme zum Thema und wird noch bis zum kommenden Sonntag, dem 3. November, laufen. Mit den Worten der Veranstalter gesagt, hat das In-Edit Filmfestival zum Ziel, die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts mittels der Popmusik zu erklären. Doch genau wie 2017, als die Independentismo-Krise die Hauptstadt des Katalanenlandes und das Land erschütterte und es bis zu 25% weniger Zuschauer gab, droht nun dieses Mal auch ein Rückgang aufgrund der gewalttätigen Proteste und Unruhen der letzten Woche. Jedenfalls sind zu sehen ca. 50 Musik-Doku-Filme, in denen Musiker die Hauptrolle spielen. Etwa so illustre Künstler wie Miles Davis, ZZ Top, Leonard Cohen, PJ Harvey, Suzy Quatro, Teddy Pendergrass, Suede und David Crosby. Crosby, Stills, Nash & Young. Kate Nash und Michael Hutchence. Der Sänger der australischen Gruppe INXS. Doch auch Musikmanager und Konzertveranstalter sind Protagonisten einiger Filme, wie zum Beispiel Gay Mercader. Selbst Filme über Diskotheken und ein Hippie-Filmfestival in Brasilien von 1973 sind Themen für Dokufilme auf diesem In-Edit-Festival. Der Festivalort ist hauptsächlich das Aribau-Kino hier im Zentrum der Stadt, direkt an der Plaza Universidad, Gran Via, Calle Aribau Nummer 5, 5 und Nummer 8 und 10 bis 10 auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig. Und hier im Studio zwei Filmexperten, zu meiner Linken Andreas, hallo, guten Tag. Hallo Detlef, schönen guten Tag. Freue mich, dass du gekommen bist. Ja, ich freue mich für die Einladung. Und du wirst uns bestimmt einiges Interessantes erzählen. Zu meiner Rechten ist Bammel, der ist ja ein Radiomann hier schon bekannt, allen Hörerinnen und Hörern. Hallo Bammel. Ja, gemeinhin gelte ich als sogenannter Filmexperte und bin heute mal wieder eingeladen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und was bringt uns hierher? Ich habe vor ungefähr 10 Jahren meinen Kinojob in Hamburg an den Nagel gehängt, aber kenne aus den 80er und 90er Jahren den Kollegen Andreas, der mir hier gegenüber sitzt. Ich habe damals ein Kino in Hamburg betrieben und er in Berlin und daher kennen wir uns. Und heute arbeitet er, glaube ich, als freischaffender Redakteur für die City und ist sozusagen zu Gast jetzt hier auf diesem Filmfestival und wir schauen zusammen. Für die City Filme. In Berlin, habe ich das richtig für verstanden? Für City und Tipp in Berlin, genau, als schreibender Kollege. City gerade. Und Tipp, die Kulturmagazine. Die Kulturmagazine der Metropole Berlin, genau. Sag mal, Andreas, sind die immer noch so dick wie früher? Die wurden ja mit den Jahren immer dicker. Waren ja Telefonbuchformat. Also, ja, nee, die Printkrise macht sich bemerkbar. Ja? Also sie dünnen aus und die Preise bleiben, steigen trotzdem. Ja, es läuft ja fast alles über Internet. Die Leute holen sich ja alles über ihre iPhones, ne? Alle Informationen, oder? Auch oder in Berlin, ja. Ja, und da muss man auch sagen, also Tipp und City haben auch ein bisschen irgendwie quasi den Online irgendwie Anschluss, den Internet irgendwie halt Anschluss irgendwie verpasst halt und hinken diesbezüglich etwas hinterher. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber gut, es lässt sich jetzt auch nicht ändern. Aber die Magazine existieren immer noch irgendwie trotz wechselnder irgendwie Verlage, denen sie irgendwie gehörten in den letzten Jahren. Also es ist auf einem kleineren Level, aber es ist stabil. Toll. Und Kino ist ja immer ein Thema. Dann erzählt mal, Jungs, legt mal los. Was gibt es da anzusehen? Was habt ihr gesehen? Was empfehlt ihr den Hörerinnen und Hörern denn so? Also für mich war das ja mal endlich der Anlass. Welche Ausgabe haben wir jetzt in Edit 17? Die 17. Ausgabe. Ja, ich glaube irgendwie seit der 12. wollte ich mal irgendwie hinkommen und habe es irgendwie nie geschafft halt. Ja. Jetzt habe ich es endlich mal irgendwie zur 17. geschafft. Also ein Schwerpunkt irgendwie halt meiner journalistischen Arbeit ist schon, dass ich sagen würde, ja, Musik ist so das Hauptthema, also Musikdokumentation, Musikfilme, da habe ich auch ein gewisses Expertentum entwickelt und insofern, also in Edit ist ja wirklich halt ein Name als Musikfilmfestival irgendwie weltweit, ja mit ganz vielen irgendwie Dependancen, irgendwie Madrid, irgendwie glaube Santiago de Chile. Genau, in Südamerika gibt es eins. Südamerika halt auch, ne. Und deshalb war das natürlich jetzt, habe ich mich riesig gefreut, dass ich endlich mal irgendwie dieses Jahr irgendwie geschafft habe. Fantastisch, dann willkommen in Barcelona. Du kommst natürlich in unruhigen Zeiten hierher, aber wir abgebrühten Hamburger und Berliner, wir empfinden das halt als nicht so dramatisch, aber andere Leute haben sich davon abhalten lassen, überhaupt herzukommen, als sie diese flammenden Müllhaufen da gesehen haben, letzte Woche auf der Straße. Yo. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass es ja insgesamt weltweit unruhige Zeiten sind. Insofern sollte man sich da nicht von abhalten lassen, nach Barcelona zu gehen oder nach Berlin oder meinetwegen auch nach Timbuktu. Ja. Gut, was empfehlt ihr? Also kurz wollte ich mal auf das irgendwie eingehen, was du am Anfang irgendwie gesagt hast, mit den irgendwie eventuell zurückgehenden irgendwie Zuschauerzahlen. Also als jetzt irgendwie objektiver irgendwie Betrachter bin ich irgendwie wirklich irgendwie äußerst irgendwie erstaunt gewesen, wie groß dieser Zuspruch überhaupt irgendwie ist für irgendwie halt diesen Bereich irgendwie, der schon immer so eine Nische ist, irgendwie die Musikfilmdokumentation. Also vorgestern irgendwie war ich dann baff erstaunt, dass ich dachte, es ist 16 Uhr nachmittags und da ist eine Schlange um den Block, um sich einen Sissi Top Film irgendwie anzugucken und gestern irgendwie spät abends halt eine noch größere Schlange, um sich irgendwie den Miles Davis Film irgendwie Birth of Cool irgendwie anzugucken. Und im Vergleich, ich kenne ja ein bisschen irgendwie halt eben auch das Festivalwesen, also aus Hamburg, aber auch aus Berlin irgendwie, dort gibt es irgendwie jetzt im November, also im nächsten Monat, das Soundwatch Festival jetzt in seinem dritten Jahr und das ist auf einer ganz, ganz anderen Größenordnung irgendwie unterwegs halt, ne? Also das alleine irgendwie und ich meine, Bammel und ich haben ja auch schon irgendwie wir haben uns jetzt einen Film angeguckt zusammen, ne? Zwei. Und beide waren mit Best of Woman und Murder in the Front Row. Da kann Bammel sicher noch mehr zu erzählen, obwohl ich schon gesehen habe, also als Tipp kann man es kaum laufen lassen, weil die zweite Vorstellung irgendwie von Murder in the Front Row ist auch schon irgendwie gnadenlos ausverkauft. Ja, ich habe irgendwie insgesamt doch einen guten Mix und irgendwie viele interessante Filme gesehen in den letzten irgendwie Tagen. Also beginnt halt mit einem eher etwas ambivalenterem irgendwie Eröffnungsfilm über irgendwie den Rap irgendwie Underground-Sänger Lil Peep halt, der so ein bisschen, naja, also ich kannte Lil Peep vorher irgendwie auch nicht, er ist so eine quasi Art irgendwie Kurt Cobain irgendwie des Underground irgendwie Rap halt, erst aus New York, dann irgendwie in Los Angeles halt und gut, aber das ist eigentlich auch ein bisschen irgendwie bekannt irgendwie, dass so Eröffnungsfilme oft eher irgendwie halt so ein bisschen den Mainstream irgendwie halt auch irgendwie abdecken halt. Aber ich habe irgendwie also großartige Entdeckungen irgendwie gemacht, ganz, ganz unterschiedlicher Art. Zum Beispiel ein Film, wo ich dachte, naja, das ist ja so ein total irgendwie bescheuerter irgendwie Titel und was verbirgt sich denn irgendwie dahinter? Jetzt muss ich mir gerade gucken. Genau, Who Let the Dogs Out? Was ist das für ein Film? Who Let the Dogs? Wer lässt die Hunde raus? Und dann stellte sich irgendwie heraus, dass es ein Film ist, der basiert irgendwie auf diesem besagten irgendwie Song, Who Let the Dogs Out, und erzählt irgendwie eine völlig irgendwie bizarre Entstehungsgeschichte, die irgendwie quasi im Jahr 2000 irgendwie beginnt, wo der Song irgendwie halt so eine Art irgendwie halt irgendwie ganz, ganz, eigentlich eine ganz schlimme irgendwie karibische Karneval irgendwie Trash-Disco-Nummer irgendwie gewesen ist. Und irgendwie, es gibt halt ein Mensch, wie das so oft, gerade irgendwie im Musikbereich gibt es da viele Nerds, der gehört auch zum Nerds, der sagt doch einführend halt in dem Film halt, hätte er eh irgendwie keine Familie, keinen Job, also könnte sich mal um die Entstehungsgeschichte irgendwie halt dieses Songs irgendwie kümmern und das geht dann immer tiefer und tiefer rein, bis irgendwie in die 90er irgendwie Jahre mit insgesamt dann irgendwie 6, 7, 8 verschiedenen irgendwie Protagonisten, die irgendwie alle die Urheberschaft an diesem Song irgendwie beanspruchen halt. Es geht dann auch irgendwie in juristische irgendwie Feinheiten irgendwie rein, wer hat jetzt wie eventuell von wem gecovert. ganz großartig und total unterhaltsam irgendwie erzählt halt. Und ich habe mich ein bisschen mehr auf die, auf also teils vielleicht jetzt die größeren Sachen wie PJ Harvey, Leonard Cohen, kommt glaube ich aber auch erst noch irgendwie halt auch schon irgendwie halt gesehen habe, ein bisschen mehr auf die kleineren irgendwie Geschichten irgendwie konzentriert. Und zum Beispiel eine Empfehlung, die ich nur abgeben kann, da gibt's auf jeden Fall noch irgendwie halt eine Vorführung irgendwie nächste Woche, ist die Lisboa-Story über irgendwie halt DJs, also afro-portugiesische irgendwie DJs irgendwie in Lissabon irgendwie und deren irgendwie Soundsysteme. Definitiv der Film irgendwie mit dem bis dato vielleicht außer Murder in the Front Row besten irgendwie Soundtrack, den irgendwie in Edit. Okay, nichts gegen Miles Davis. Also mindestens dann der drittbeste Soundtrack irgendwie halt, den ich bisher irgendwie hier irgendwie gehört habe. Also die Auswahl ist, du hattest es ja auch schon irgendwie eingangs irgendwie beschrieben, ist sehr weit gefächert und irgendwie total spannend gestaltet. Ja, heute haben wir sehr viel Besuch im Studio. Eine junge Frau ist auch hier. Hallo. Hallo. Du heißt Susan und kommst aus Deutschland, richtig? Genau, ja, aus Berlin. Susan, du bist aus Berlin. Das ist ja auch eine ganz spannende Stadt. Wir haben da alle, oder ich habe da zumindest jahrelang gewohnt, 20 Jahre fast. Susan, wo wohnst du denn in Berlin? In welcher Gegend? In Schöneberg. In Schöneberg. Ja, ich studiere dort Public Non-Profit Management an der HBR. Aha. Und ja, ich darf jetzt hier auch in Barcelona für einen kurzen Zeitraum wohnen. Ja. Und bei Street Child bin ich Praktikantin und mache dort Fundraising und Marketing und wollte darüber ein bisschen was erzählen. Das ist schön. Wir werden gleich auf dich zurückkommen. Ich hoffe, dich interessiert auch dieses Filmfestival hier. Dann profitierst du davon auch und ich hoffe, du hast genug Zeit mitgebracht, um hier im Studio dabei zu sein. Hier kommt auch gerade mein Socio, Kumpel Werner, dem werden wir gleich auch das Mikro aufmachen. Und danke, Susan, gleich geht's mit dir weiter. Bammel, du wolltest uns jetzt ein paar Adressen durchsagen und noch etwas zum Programm, okay? Ja, Andreas hat ja die beiden Filme vorhin schon recht schön beschrieben. Who Let the Dogs Out läuft am Mittwochabend, 29. um 22.30 Uhr und Lisbon Beat Jueves 30 Juno. Also auch vielleicht mal auf die Website von In Edit schauen, da gibt es auch noch eine ganze Reihe anderer Filme und vor allen Dingen Murder in the Front Row, zu dem wir gleich noch was sagen werden. Ja, ich habe ja auch das Programm vor mir liegen, das diese Woche in El Periódico de Catalunya veröffentlicht wurde, aber ich überlasse das euch. Ihr werdet dazu was sagen. Nur eine Sache, die doch meine Aufmerksamkeit erregt. Hier gibt's den Gay Chorus Deep South. Das klingt natürlich ganz fantastisch. Der läuft am 1. November um 16 Uhr im Aribao Multicines und der ist schon gelaufen am 27. Und daran kann man schon erkennen, wie vielfältig und weit gefächert das alles ist. Ich habe den auch gestern gesehen halt. Und? Wir dürfen auch Filme verreißen. Nein. Ja, natürlich. Du warst ja so ein bisschen. Nein, es ist irgendwie im Grunde genommen ist es ein echter Feel-Good-Movie, obwohl das Thema überhaupt nicht Feel-Good ist halt. Also es erzählt ja irgendwie die Geschichte halt des San Francisco irgendwie Gay Chorus irgendwie halt, der dann auf eine Südstaaten irgendwie Tour geht, natürlich irgendwie auch angesichts irgendwie halt einer zusehenden irgendwie Isolierung und Stigmatisierung auch der LGBT irgendwie Communities im Süden halt der USA. Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. Was teils auch bei einigen der Chorsänger irgendwie persönlich verbunden ist, weil die aus dem Süden kommen, irgendwie gegangen worden sind, kann man schon sagen, aufgrund irgendwie ihres Schwulseins irgendwie dort irgendwie nicht mehr irgendwie gelitten waren, sich diskriminiert fühlten, beruflich, familiär. Für die manche ist es irgendwie so eine Rückkehr dann irgendwie nach fast irgendwie 30 irgendwie Jahren, ist dann auch natürlich dann sehr, sehr emotional. Also das ist dann wieder so ein bisschen sehr amerikanisch irgendwie halt auch in den Dokumentarfilmen, dass es natürlich auch viel irgendwie Rührung und Tränen dann irgendwie gibt halt. Der Film ist aber irgendwie halt wirklich schon irgendwie, also handwerklich total gut gemacht und irgendwie sehr, sehr irgendwie halt emotional mitgegangen. Ist aber erstaunlicherweise deshalb irgendwie ein bisschen irgendwie viel gut, gar nicht so konfrontativ, wie man es eigentlich irgendwie erwarten könnte halt. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob da nicht irgendwie halt, also es gibt ab und zu mal irgendwie halt quasi Kontakt, also mehr oder weniger von außen irgendwie kommt, irgendwie die üblichen irgendwie Hate-Kommentare irgendwie, die dann irgendwie halt so sich verbreiten irgendwie halt, aber in erster Linie irgendwie ist der Film sehr, sehr irgendwie auf Augen wie Versöhnung irgendwie auch ausgerichtet. Spielt aber auch interessanterweise irgendwie eine Rolle, natürlich irgendwie die unterschiedlichen, also die Kirche als solche, und die ist ja irgendwie sehr vielfältig, baptistisch, irgendwie presbyterianisch irgendwie halt, und da geht's dann irgendwie halt schon auch darum, und das ist dann auch ein guter Akt irgendwie halt der Solidarität, dass diese Kirchen sich auch irgendwie den Chören irgendwie öffnen halt, und halt eine Bühne quasi darstellen halt und damit irgendwie halt schon auch irgendwie halt ein Gegengewicht schaffen zu der offiziellen irgendwie halt Haltung, die sicher ganz viele Rednecks auch irgendwie nach wie vor massiv irgendwie halt auch in den Südstaaten irgendwie haben, gegen irgendwie Schwule, gegen Lesben, gegen Transgender. Und die werden sich natürlich auch nicht irgendwie von einem San Francisco Gay Chorus da irgendwie halt einschüchtern lassen, beziehungsweise groß ihre Meinung irgendwie ändern. Was aber interessant war, aber an dem Film auch, ich müsste es aber nochmal recherchieren, ich habe es wirklich nur dann irgendwie im Abspann irgendwie gesehen, dass es offensichtlich irgendwie die erste Airbnb-Filmproduktion ist. Das ist irgendwie halt eine unter Umständen ganz neue Qualität, die sich da irgendwie auftut. Ja, das würde ich auch sagen. Ich habe hier gerade den Trailer laufen, Singing Against Racism und Singing Against Gender Hate und solche Sachen, die laufen da. No, you don't need to clap, it was shit. So. The church said you're gonna say goodbye to your kids. Es geht natürlich um das Verhältnis Kirche zu Andersdenkenden, zu Anderssexualisierten und so weiter und so weiter. Ein altes Thema. Diese frommen Heuchler, gerade die, die sich dann an die Kinder ranmachen, die sind die, die am meisten gegen Schwule auch hetzen. Und das, ich weiß nicht, ob das in dem Film zur Geltung kommt, aber das sind alles Themen, die müssen immer wieder diskutiert und debattiert werden. This is the place where my life turned to hell. Weiter, was noch? Bammel, du hast ja auch einiges. Ja, ich habe ein bisschen Musik gemacht. Wie immer, bei mir geht es um Punk und Metal. den Film, den wir uns Freitagabend angeschaut haben, Murder in the Front Row, fand ich ganz fantastisch. Ein Film über die 80er Jahre, L.A., West Coast und ja, so ein bisschen so die bekannten und weniger bekannten Metal-Bands werden da so beleuchtet, also Metallica, Slayer, Megadeth natürlich, ja, die kommen alle da zu Wort und es ist echt ein ziemliches Brett, der Film, also ist so ein bisschen gemacht im Stil von dem American Hardcore mit den Bildern von Glenn A. Friedman, aber sehr, sehr fiebriger, sehr schneller und fantastisch montierter Metal-Dokumentarfilm, der so ein bisschen nochmal das Lebensgefühl dieser Zeit, würde ich sagen, versucht zu reflektieren zumindest. Und das macht er ziemlich gut. Werner ist mittlerweile auch im Studio, der muss sich jetzt mit Bammel das Mikro erstmal teilen für eine Weile, aber grüßen muss er natürlich seine Fans. Ich mache nur mal einen kurzen Soundcheck hier mit der Bierdose. Ja, vorher nicht reinspritzen. Gut, ja, Werner, deine Fans scharren ja auch mit den Hufen draußen an den UKW-Heimempfängern. Grüß Gott. Ja, nun bist du da. Gut, ich komme ja wie immer zu spät, aber jetzt weiß ich natürlich nicht, worüber ihr außer It Edit, wie heißt das? In Edit. In Edit. Das ist, ja, in Edit. Das habt ihr gemacht und du hast was über Street Child. Nein, das wird sie jetzt sagen. Susan wird uns jetzt etwas über ihre ONG berichten. Wir sind da auch sehr gespannt. Wir kennen schon ein bisschen, dadurch, dass Florian uns vor anderthalb Jahren schon etwas erzählt hat. Aber wir sind natürlich gespannt, was Susan uns sagen wird. Und dann bist du auch dran, Werner, mit deinen Sachen. Du hast ja bestimmt auch einiges dabei heute. Ich halte mich dann mal vornehm zurück und wird nachher dann, wenn es gerade passt, noch was zur Landtagswahl von Thüringen sagen. Und wenn ihr wollt, auch noch ein bisschen über die letzten 2-3 Wochen hier in Spanien. Ja, dazu muss natürlich was gesagt werden. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer warten darauf. Eine Hörerin hat mich vor 2 Tagen angerufen und hat mich gebeten, ja, auch dazu noch etwas mehr zu sagen. Sie hatte die Sendung gehört, du kennst sie übrigens, Renate. Und die ist jetzt aus Deutschland zurück und ist wieder voll mit dabei, uns zu hören. Wir grüßen Sie von hier, Renate und Luis. Sie sind natürlich auch sehr beunruhigt durch die Entwicklungen und auch durch die zumindest im Fernsehen gezeigten Gewaltszenen. Wenn man dann selber auf der Straße unterwegs ist, ist das alles halb so wild, würde ich mal sagen. Sei denn, man bekommt was ab, dann ist natürlich das Geschrei groß. Ja, Pamel? Wollen wir ein bisschen Musik machen zwischendurch? Ja, du hast mir hier was gegeben. Ja, und danach ich ziehe noch meine Bierdose auf. Und danach ist Susan. Zum Thema des Songs, den wir... Die andere habe ich Andreas gegeben. Willst du auch eins? Nee. Ich habe gerade hier eine CD rübergereicht von einer Band, die ich schon seit 1986 ganz fantastisch finde. Spermbirds heißen die, aus dem Raum Süddeutschland. War mal in den 80er Jahren die einzige Band, die... wo ich sagen würde, die klingen wirklich wie eine amerikanische Hardcore-Band. Also nochmal, Spermbirds, ja, also genau. Spermavögel. Spermavögel. Das klingt aber ein bisschen... Na, ist nicht ganz jugendfrei. Ja, ne? Ja, ja, genau. Typisch Spammel. Die Band gibt es seit, wie gesagt, 1986, kommt aus Kaiserslautern. Der Sänger ist ein amerikanischer GI gewesen damals und man hat ein paar Jahre von denen nichts mehr gehört, aber die haben jetzt ein neues Album rausgebracht, das heißt Go to Hell... And then turn left. Und davon hören wir jetzt einen aktuellen Song. Welchen Song Track? Nummer 1, bitte. Track 1. Gut, okay, dann bringen wir jetzt Sperm Bands und danach gibt es aber wirklich dann endlich das schon dreimal angekündigte Interview mit Cheers. Susan Salut. Von Cheers. Ja, okay, here we go, hier geht's los. Yeah. There's a cinema in your head, so listen to it. Listen to Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda Barcelona, Live for your style. You are what you hear. Wir haben sehr viel Besuch heute im Studio. Wie gesagt, eine junge Frau, Susan, aus Berlin. Hallo. Susan, erzähl mal, deine Erfahrung hier in Barcelona die letzten Monate, wie lange bist du schon hier? Ich bin erst seit 4 Wochen hier. Und du kommst in einer unruhigen Zeit, oder? Ja, das stimmt. Also am Anfang habe ich davon erst nicht so viel mitgekriegt, aber dann halt auch durch die News, durch das Fernsehen. Ich persönlich war gar nicht so wirklich in den Protesten dabei, sondern habe das nur mitgekriegt. Wie gesagt, also die Krawalle so ein bisschen von Hörensagen. Deine Aufgabe hier ist es, in der NGO Street Child mitzuarbeiten. Was kannst du uns denn über deine Arbeit erzählen, Susan? Ja, also Street Child ist eine Wohltätigkeitsorganisation und wir sind auf der ganzen Welt, engagieren wir uns. Und zum Beispiel in Sierra Leone, in Nigeria, Liberia, Nepal und Sri Lanka. Ich bin für Deutschland zuständig und mache da ein bisschen Werbung in Facebook und dass halt auch die Leute von uns ein bisschen mehr Bescheid wissen. Genau, und wir machen zum einen, dass wir Kinder unterstützen, die auf der Straße wohnen, die nicht mehr ihr Zuhause haben. Wir bringen die zu Betreuern und sorgen dafür, dass sie wieder in die Schule gehen können. Wir bauen ländliche Schulen wieder auf, die durch den Bürgerkrieg zum Beispiel zerstört wurden. Und wir sorgen dafür, dass zum Beispiel auch Familienbetriebe unterstützt werden, damit sie langfristig auch unabhängig bestehen können, auch ohne der Hilfe der NGOs. Das ist das Ziel. Ja, das sind unsere Hauptaufgaben. Susan, wie finanziert ihr euch? Woher bekommt ihr die Mittel für diese Arbeit? Ja, wir bekommen Mittel natürlich von Stiftungen, die wir anschreiben, die wir anfragen und von unseren Projekten erzählen. Wir haben aber auch andere Projekte, wie zum Beispiel den Sierra Leone Marathon, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Ja, der ist nächstes Jahr zum Beispiel auch wieder im Mai, vom 20. bis 25. Mai. Und der bringt uns auch relativ viele Spenden ein. Und da können alle Leute, die Lust haben, sozusagen mitlaufen. Es gibt da mehrere Distanzen, 5 Kilometer, 10, 21 und 42. Also je nachdem, ob man Anfänger ist oder eben Profi, kann man mitmachen. Ich werde wahrscheinlich auch mitmachen nächstes Jahr. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird. Ich wollte dich gerade fragen, machst du da mit? Jetzt hast du es gesagt. Klasse. Ja, also ich versuche jedes Jahr einen 21-Kilometer-Lauf zu laufen. Aha. Und letztes Jahr war es Amsterdam, nächstes Jahr wird es hoffentlich dann Afrika. Aha. Auf jeden Fall spannend und auch nochmal andere Bedingungen mit der Hitze. Genau. Das ist dann Teil der Finanzierung über diesen Marathon zum Beispiel. Genau, also das heißt, die Leute zahlen eine Startgebühr, habe ich das richtig verstanden? Und nicht so wirklich. Also es ist oder so, die dass Sponsoren. Ja, also jeder Läufer fundraised dafür. Also wir machen dann Spendenaktionen auf betterplace.org oder auch wenn man andere Ideen hat, wie zum Beispiel Schulevents, Sportevents, wo man eben Spenden zusammentreiben kann. Man ist da auch ziemlich frei. Jeder kann selber überlegen, was einem am besten gefällt. Bitte? Na, Voluntad würde man hier ja, sagen. Ja, genau, in Spanien. Ja. Gib, was du willst oder genau. Kannst. Ne? Ja, man kann zum Beispiel auch einfach so Dinnerabende veranstalten und sagen, okay, ich koche für euch alle, wollt ihr dafür ein paar Spenden irgendwie? Ja. Ihr seid ja auch ein eingetragener Verein mit Mitgliedern und Mitgliedsbeiträgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Das heißt, kann auch das ist ja auch, wie wir von Contrabanda, das ist ja auch unsere Hauptfinanzierungsquelle, sind die Beiträge der Mitglieder. Ja, das stimmt. Und das ist schon eine gute Sache. Das Schöne ist halt auch, dass wenn man zum Beispiel bei so einem Projekt mal mitmachen möchte in Afrika, dass man auch die Projekte vor Ort sehen kann. Dann kann man auch mal selbst vor Ort sich die Schulen anschauen, die durch das Geld gebaut wurden und mit den Locals in Kontakt treten. Und das ist besonders schön. Wo findet denn der Marathon statt? In Sierra Leone, in der Stadt Makini. Das ist die drittgrößte Stadt von Sierra Leone. Ja, dann genau. Nix wie hin nächstes Jahr. Kann man das bei Facebook finden oder wie kommt könnt man da ihr auch drauf, bei ja? Facebook finden, also wenn ihr Interesse habt, auch an die Hörer, wenn jemand Lust hat mitzumachen, kann er sich einfach über unsere Webseite anmelden und dann kriege ich sozusagen eine E-Mail, Street Child Deutschland, genau, Und dann werde ich euch dann per E-Mail mich mit euch in Kontakt setzen. Und dann, ja, werde ich mit euch einen Fundraising-Plan machen. Als passionierter Radfahrer stelle ich gleich nochmal die Frage, das gab es auch mal mit Fahrrädern, oder? Es gab auch einen Fahrradtrip, sag ich mal. Der wird jetzt im November stattfinden, dieses Jahr. Und nächstes Jahr muss ich nochmal recherchieren, sag ich dir. Okay, aber das kann man auch über die Website oder über Facebook rausfinden. Kann man alles rausfinden, ja. Ich bin dafür auch zuständig, dass alles auf dem neuesten Stand gehalten wird. Also auf jeden Fall. Das ist dein Job sozusagen. Das ist mein Job, ja. Super. Ja, wir haben ja auch ein paar Zahlen vorliegen. Hier habe ich auf eurer Webseite die Schlagzeile: Mit ihrer Hilfe werden 4000 Kinder wirksam beim Lernerfolg unterstützt. Mit Stiften und Notizblöcken. Das klingt natürlich fantastisch. Schwerpunkt unseres aktuellen Projekts ist die Bereitstellung von Unterrichtsmaterial für die Kinder in Port Loko, Carena und Bombali. Das klingt natürlich toll und da wird sich natürlich jeder direkt einklinken wollen. Vermute ich mal, wir rufen natürlich auch Hörerinnen und Hörer auf, da mitzumachen. Während wir hier quatschen, gebe ich dir nochmal einen Musikbeitrag rüber. Den zweiten Song von den Spermats, den ich gerne spielen würde hier in der Sendung. Didi, versuch doch mal den bei YouTube zu finden, bitte. Der ist nicht auf deiner CD, den du mir gegeben hast. Der musst du ein bisschen googeln oder so. Muss ich YouTuben, den muss ich ran YouTuben. Ich hasse dieses Wort, aber ja, es ist so. Und wie ist der Titel? Wie lautet der Titel? Oben angekreuzt. Something to Prove von den Spermats. 1986 kam dieses Album raus. Hat mich damals irgendwie aus den Schuhen gehauen, muss ich sagen. Und ist eine Band, die mich seitdem begleitet. Aber solange wir hier noch ein bisschen YouTuben, wie du so schön gesagt hast, sag doch nochmal ganz kurz, wo man konkret Informationen zu deinem Projekt findet. Und was hast du gesagt? Im November ist es auch mit Fahrrädern, oder? Genau, richtig. Da haben wir auch ein Fahrrad-Event. Möchtest du da mitmachen, oder? Ich melde mal definitiv Interesse an, ja. Okay, alles klar. Also wenn du willst. Als Hörer und als Niemandsländer, ja. Okay, also ich bin jetzt spezialisiert auf den Sierra Leone Marathon, aber du findest auch bei uns auf der Webseite alle möglichen Infos über das Wettrennen. Ja, also wir haben zum Beispiel das Programm so gestartet, dass wir am 20. Mai nächsten Jahres zum Beispiel ist der erste Tag und da wird ein komplettes Programm auf die Beine gestellt. Das heißt, man kommt erstmal an, wird dann kann den Dschungel kennenlernen und wird dann erstmal durch die Projekte geführt und genau, bekommt dann auch ein paar Workshops, zum Beispiel auch über die Sprache, die vor Ort gesprochen wird. Also man kriegt einen kleinen Eindruck über die Kultur. Wie die heißt, die Sprache. Die Sprache, ja. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Ist das ein islamischer Staat? Darf man da Bier trinken zum Beispiel? Sonst fährst du nicht hin. Also, ich fahre ja nächstes Jahr hin, dann sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Ich weiß es nicht. Weil wenn es da kein Bier gibt, dann fahre ich da nicht hin. Okay. Thema Bier. Wollen wir den Song spielen? Didi, was sagst du? Ja, Moment. Ich glaube, die Susan war noch dabei, noch weitere Einzelheiten zu geben. Einfach nur kurz, damit jemand weiß, so was auf einen zukommen könnte. Die ersten Tage ist erstmal rumführen. Und am vierten Tag findet dann endlich der Marathon statt. Um 6 Uhr morgens, damit es nicht zu heiß wird. Und dann findet der Lauf statt. Und der geht dann in das endet sozusagen im Fußballstadion. Und dann gibt's dann abends eine kleine Clubhouse-Party und am letzten Tag kann man zum Strand fahren, zu den schönsten Stränden von Westafrika, noch nicht touristisch überlaufen und auf jeden Fall kann ich das sehr empfehlen. Susan, und sag nochmal die Termine durch, wann wird das sein, damit die Hörer alle sich das nochmal aufnotieren können? Genau, also der 20. bis 25. Mai 2020. Und wer Interesse hat, einfach so früh wie es geht mir eine E-Mail schreiben. Dann kann ich nämlich alles mit der Person organisieren, Visa und sonstiges, was alles noch dazu gehört. Ich muss natürlich dazu sagen, das müssten natürlich auch Leute sein, die doch über gewisse Geldmittel verfügen. Das ist ja bestimmt auch nicht billig, die Reise und dann der Aufenthalt. Und da wenden wir uns also an die Hörerinnen und Hörer, die doch sehr gute Einkommen haben, die aus besseren Einkommensschichten sind, wenn ich das so sagen darf. Gibt es die im Radio Niemandsland? Ach, die gibt es überall, natürlich. Wenn es eine Clubparty und ein Fußballstadion gibt, gibt es bestimmt auch Bier, oder? Ich denke schon, ja. Mach dir keine Sorgen. Wenn ich um eine Lohnerhöhung bitte, guckt mich der Dedi nur so ganz schräg von der Seite an. und zieht die Mundwinkel runter. Also Werner, du weißt doch, Niemandsland, Lohn ist Gottes Lohn. Gott vergelt's, das ist unsere Devise hier im Niemandsland. Wir arbeiten natürlich zur Ehre eines höheren Wesens. Das ist die Völkerverständigung, das ist die Kommunikation unter den Menschen, das ist der Abbau von Spannungen, das ist das Verstehen von Positionen von anderen. Wir waren am Samstag, das darf ich mal kurz erwähnen, die Weißhemden. Wir haben uns also in weißen T-Shirts vors Rathaus gestellt. Letztes Jahr waren wir noch über 1000, dieses Jahr waren wir mal gerade 120 und haben dafür die Verständigung zwischen den beiden Fahnenblöcken, zwischen der katalanistischen Fahnenfraktion und der hispanischen Fahnenfraktion, haben wir da gestanden und haben doch dazu aufgerufen, sich endlich an einen Tisch zu setzen. Das sollte man tun und diesen ganzen Fahnenquatsch erstmal beiseite zu lassen und sich um die wirklichen Belange der Menschen in diesem Land zu kümmern. Dann gingen auf einmal die Tore der Generalitat auf. Es kam ein Trupp Mossos raus, hat den Raum abgeschirmt und da kamen zwei Limousinen mit abgetönten Scheiben raus und dahinter war wohl Kim Tsunami Tora und seine wichtigsten Mitarbeiter und die sind dann mit Volldampf davongerauscht. Die hatten nämlich vorher diese ganzen Bürgermeister mit ihren Knüppeln empfangen, die da ordentlich wieder geklopft haben in der Generalitat. Das heißt, wir haben noch Spannungen für lange Zeit, aber wie gesagt, um nochmal auf unser Thema zurückzukommen, wir befinden uns im Niemandsland zwischen den Schützengräben. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Meine Damen und Herren, es ist mittlerweile 14 Uhr. Wir sind hier mit sehr viel Studiobesuch und jetzt kommt eine Musik. Also ich weiß Band, nicht, ob die allen gefällt. Die Sperm Birds. Ja, genau. Eine Band, die sich schon sehr früh auf die Fahnen geschrieben hat. No Gods, No Masters. Sind die Sperm Birds und von denen hören wir jetzt nochmal einen Song von 1986. Los geht's. Thank you. 14 Uhr durch. Ein leicht bewölkter Herbsttag hier im Zentrum von Barcelona, an der Plaza Real im Studio von Contrabanda FM. Besuch, Gäste und Susan, die erst, wie sie gesagt hat, 4 Wochen hier ist. Ja, so ist es. Die würden wir gerne mal fragen, welche Eindrücke denn im Moment überwiegen hier, wenn du diese Stadt betrachtest, wenn du hier durch die Straßen gehst, wenn du mit den Leuten sprichst. Ja, also ich bin super glücklich hier, muss ich das schon sagen. Ich habe schon auch überlegt, ob ich noch länger bleiben soll. Ja, meine Stadt war super, meine Arbeit macht Spaß. Ich lerne jetzt auch sogar Spanisch, hätte ich mir davor gar nicht vorgestellt. Ja, bin eifrig dabei. Und ich mag die Spanier, die sind nett, freundlich. Bis halt auf die Proteste natürlich, aber da war ich auf jeden Fall noch nicht so richtig integriert. Ja, wir müssen dir sagen dazu, da kann Werner vielleicht jetzt was zu sagen. Die Proteste sind natürlich zu, würde ich mal sagen, 95% sehr friedlich, sehr freundlich, sehr fantasievoll. Und wir loben die nur, obwohl wir mit den Inhalten gar nicht so einverstanden sind. Aber die Katalanen sind an sich sehr umgängliche und sehr menschenfreundliche Leute, das muss man sagen. Dass jetzt junge Leute ausrasten, das finden wir in Ordnung, weil es gibt genug Gründe, um zu protestieren. Es gibt auch genug Gründe, um frech und richtig bösartig zu werden, weil was die Herrschaften sich leisten und die letzten Jahre geleistet haben, das ist doch wohl eine riesen Unverschämtheit zum Thema Wohnungsnot, Ausbeutung, Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Leute, Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse. Es gibt so viele Themen, Umweltverschmutzung, und dass die jungen Leute da nicht ausflippen, das wundert mich, das hat mich lange gewundert. Und ich denke, da vermischen sich jetzt viele Sachen. Da vermischt sich einmal der Independentismo, aber auch die ganz allgemeine Wut, oder Werner? Wie siehst du das? Naja, jetzt ist es sogar so weit, dass nach der Polizei einige von diesen friedfertigen Katalanen anfangen, Material zusammen, mit dem man möglicherweise Sprengstoff herstellen kann. Was davon wahr ist und Gerüchte, Küche oder bewusst lancierte Falschmeldungen, das kann man im Moment noch nicht sagen. Also jedenfalls, beide Fronten haben sich wieder neu organisiert. Am Samstag waren die Separatisten unterwegs mit einer riesen Demo wieder. Und also angeblich 350.000 Leute haben da teilgenommen. Am nächsten Tag, dann gestern am Sonntag, ist die sogenannte Sociedad Civil Catalana, glaube ich heißt es, auf die Straße gegangen und hat aufgerufen. Da waren es dann 80.000, die teilgenommen haben ungefähr. Also die von gestern, diese Demonstration, war organisiert von den sogenannten Constitucionalistas oder den Unionistas. Also und da waren sie halt dann alle da, die Partido Popular, Ciudadanos und natürlich bis hin zur PSOE, vertreten durch Borrell. Und auch durch den Iseta von hier, von Katalonien, Vox auch, aber nicht als Partei sind die aufgetreten, sondern als Individuen nur. Und das Lema, der Slogan war, die Straße gehört uns allen. Ne? Das hört sich natürlich so ein bisschen an wie Fraga damals, der frühere Franco-Minister und dann spätere demokratische Minister in der ersten PP-Regierung, der hat gesagt, la calle es mía, die Straße gehört mir, als Innenminister. Ja. Aber gut, die haben natürlich, wo sie das gestern gerufen haben, nicht an Fraga gedacht, ne, der ist ja eigentlich ihr geistiger Vater, sondern eben an die anderen, an die Separatisten, an die Unabhängigkeitsfans. Und was war los da bei dieser Demonstration gestern? Banderas natürlich, spanische Fahne. Wer hat den größten beziehungsweise die größte hier nach diesem Motto? Und die spanische Hymne, wurde die gesungen? Nein. die hat ja gar keinen Text, die kann man gar nicht singen, da gibt's nur die Musik. Und dann haben sie eben gesungen, Yo soy Español, Español, Español. So ging's da. Also Kalinka, so, Kalinka, ja, Kalinka. Go. Ein paar haben natürlich auch nicht nur Viva España gerufen, sondern auch einzelne Viva Franco. Aber das kommt ja da nicht so genau drauf an, das kommt alles aus der gleichen Ecke. Franco übrigens wurde ja jetzt auch ausgeflogen aus seinem Mausoleum da. Und beim neuen Heimspiel. Ja, ja, der Hubschrauber ist nicht runtergefallen. Und jetzt da gab es auch einen lustigen Witz, ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt. Da sagte jemand, wie würde man denn den Piloten nennen, wenn der den Sarg fallen ließe? Und dann hieß es Franco Tirador. Das ist ein Witz, den muss man vielleicht erklären für alle, die des Spanischen nicht mächtig sind. Ein Franco Tirador wird ein Heckenschütze genannt oder ein Franco-Schmeißer. Ich fand auch ziemlich cool, es gab so eine Bildmontage, wo der Leichnam von ihm zu sehen war und wo er gesagt hat, yo salgo esta noche. Vielleicht kann ich am Bier trinken gehen. Heute Abend gehe ich aus. Ne? Ja, gut, also jetzt liegt er an einer anderen Stätte, wurde da verscharrt beim Friedhof Mingo Rubia, glaube ich heißt der, Pardo. Im Norden von Madrid? Ja, das ist ein Friedhof, wo ganz viele andere Faschisten schon begraben liegen, Militärs, Generäle und so. Also bestimmt wird er sich da ganz wohlfühlen an der, in der Umgebung. Und dann, die Regierung hatte ja verboten, dass der Abtransport aus dem Valle de Caídos, dass da militärische Ehren und sowas gibt, das war nicht zugelassen. Auch durfte die Familie von Franco den Sarg nicht mit der spanischen Fahne bedecken, um eben da Kundgebungen zu vermeiden dort. Ja, aber dann sind die natürlich alle da hingegangen auf den neuen Friedhof. Und da war natürlich auch wieder was los. Ne? Da war unter anderem auch Tejero dort, hat ihm da seine letzte Ehre erwiesen, der Putsch-Offizier von der Guardia Civil von 1981. Also das ganze faschistische Geschmeiß von damals hat sich... Dieser Mann, der das ganze Parlament als Geißel genommen hat, man muss sich das vorstellen, und der hat, glaube ich, fast weniger gekriegt als die Independentista-Führer jetzt. Der war sehr schnell wieder aus dem Knast. Er hat mehr gekriegt, aber wurde dann frühzeitig entlassen. Er wurde frühzeitig entlassen und wegen guter Führung. Er hat aber auch gesagt, ich werde es nochmal machen. Gut, meine Damen und Herren, es sieht so aus in diesem Land hier, in unserem geliebten, heißgeliebten Spanien plus Katalonien, dass die Vergangenheit hier immer noch mächtig einwirkt auf das, was in der Gegenwart passiert. Das darf man nicht vergessen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dieser ganze Independentismo-Rummel und Prozess, der hat immer noch seine Wurzeln in der Vergangenheit, in den unaufgearbeiteten Verbrechen des Franco-Regimes, auch an den Menschen hier, besonders hier. Wir haben ja gewusst und gesehen, dass Barcelona die Stadt war, die zuerst mit dem Putsch fertig geworden ist. Die Stadt, die die Putschisten als erste richtig besiegt hat. Und Barcelona war auch die Stadt, die am fürchterlichsten bestraft wurde und wo dann, als die Moros und die ausländischen Truppen hier einzogen mit den spanischen Generälen, am gemeinsten und am brutalsten ja, behandelt wurden und noch jahrelang danach wurden Todesurteile gefällt und die Menschen wurden richtig fertig gemacht und massakriert im Namen eines faschistischen Staates, der sich über jedes Recht hinweggesetzt hat. Das sitzt sehr tief in den Menschen und auch in den Großeltern der jungen Leute heute. Und das muss man wissen, um auch die Situation ein bisschen besser zu verstehen. die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen 28. Oktober 2019. Beginnen wir mit einer Meldung aus Berlin. Die schwimmen im Geld in Berlin. 10 Milliarden Euro mehr im Bundeshaushalt. Das sind tolle Meldungen, die man ab und zu in der Presse liest. Plötzlich entdecken die da 10 Milliarden mehr, dort 20 Milliarden, die noch gar nicht ausgegeben wurden. Letztens hatten wir auch die Meldung, dass die Kommunen gar nicht alles Geld, was sie beantragen könnten, beantragt haben. Also Deutschland schwimmt eigentlich im Geld. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD kann laut einem Medienbericht mit einem deutlich größeren finanziellen Spielraum im Haushalt rechnen. Das Handelsblatt berichtete am Sonntag vorab aus seiner Montagsausgabe, dass das Finanzministerium mit um 4 Milliarden Euro höheren Steuereinnahmen für 2019 rechne. Zudem würden die Zinsausgaben am Jahresende rund 5 Milliarden Euro niedriger ausfallen als ursprünglich kalkuliert. Länder und Kommunen würden außerdem erneut Investitionsmittel nicht in vollem Umfang abrufen. Warum machen die das nicht? Die wollen das Geld gar nicht haben. Damit werde Scholz voraussichtlich deutlich mehr als 10 Milliarden Euro mehr zur Verfügung haben als bislang geschätzt. Scholz wird am Mittwoch die Ergebnisse der Steuerschätzung vorlegen. Großdemonstration in Barcelona. Zehntausende Katalanen haben am Sonntag hier in Barcelona für die Einheit Spaniens und gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen der Regionalregierung demonstriert. Die Behörden sprachen von 80.000 Teilnehmern. Die Behörden ist hier die Guardia Urbana. Die Guardia Urbana untersteht unserer geliebten Bürgermeisterin Ada Colau mit ihrem nun Koalitionsfreund von den Sozialisten und ihrer rechten Hand, einem gewissen Herr Assens, und der ist sehr Independentista, höre ich. Und die Guardia Urbana hat das natürlich runtergerechnet. Es waren weit über 200.000 Leute. Die Veranstalter sprechen selber von 400.000. Das ist jetzt natürlich wieder hochgetrieben. Und so sind wir wieder im Zahlenspiel. Bei den Independentistas macht man dieses Zahlenspiel gar nicht mehr. Da sagen die Leute, ob die nun 350 oder 400.000 Leute auf die Straße kriegen. Was soll's? Aber bei den anderen muss man immer noch damit rechnen, dass da dieser Zahlenkrieg stattfindet. Es handelte sich um die erste große Gegenkundgebung, seit die Gerichtsurteile gegen 9 Politiker vor 2 Wochen eine Protestwelle der Unabhängigkeitsbewegung ausgelöst hatten. Am Samstagabend hatten erneut Hunderttausende Katalanen für Unabhängigkeit und gegen die langjährigen Haftstrafen der Politiker protestiert. Die Behörden bezifferten die Zahl der Teilnehmer auf 350.000, also bei dieser großen Independentista-Demo am Samstag. Zu der Kundgebung hatte die Organisation ANC, das ist die katalanische Nationalversammlung, und Omnium Cultural aufgerufen. Am späteren Abend kam es bei einer zweiten Kundgebung zu Ausschreitungen. Diese Ausschreitungen habe ich beobachtet. Ich bin da rumgegangen, habe mir das alles ein bisschen angeguckt und habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Wieder gab es Straßenschlachten am Samstag zwischen Separatisten und der Polizei hier im Zentrum der Stadt. Am Nachmittag war es dem Independentista-Block wiederum gelungen, 100.000 auf die Straßen zu holen, wo sie erneut ihren Forderungen lautstark und wirklich zuerst friedlich Ausdruck verliehen. Freiheit für die gefangenen Separatisten-Politiker, die sich mit Haftstrafen von 9 bis 13 Jahren im Gefängnis befinden, sowie das sogenannte Referendum. Sie wollen das Recht auf Autodetermination, das Recht auf Selbstbestimmung wollen sie haben. Dieses Recht existiert nicht, aber sie reklamieren es. Überhaupt war vergangenen Samstag, der 26. Oktober, ein Protesttag gewesen. Am Mittag ab 12 Uhr versammelten sich knapp 200 Menschen, zum größten Teil mit weißen T-Shirts bekleidet, zu einer Protestkundgebung hier auf der Plaza San Jaume, hier direkt um die Ecke. Redet miteinander, basta, wir haben das Theater satt, waren hier die Hauptforderungen. Es war ein Appell an die Politiker, die Situation der Spannungen aus nationalem Hass endlich zu beenden und zur normalen institutionellen Politik zurückzukehren. Eine verschwindend kleine Minderheit waren wir da, habe ich vorhin schon erwähnt. Ab 19 Uhr kamen dann ca. 3.000 von den CDRs, das sind die Comités de la Defensa de la República, man müsste sagen, der noch nicht existierenden Republik, die kamen da zusammen, um auf die Via Laietana zu ziehen, da runterzuziehen. Die Policía Nacional stand da natürlich und es standen auch bereit die Antidisturbios der Mossos de Squadra. Die hatten sich diesmal besser vorbereitet als die Woche zuvor. Da haben sie nämlich ordentlich was abgekriegt und haben die Straßen rund um die Jefatura Superior de la Policía Nacional weiträumig abgesperrt. Es gab da Zugangskontrollen. Ich wollte da durchgehen. Mich hat man durchgelassen und ich war sehr enttäuscht. Man stuft mich offiziell nicht mehr als gefährlich ein. Neben mir gingen 4 junge Leute, die durften nicht durch. Denen hat man den Zugang verwehrt. Ich war also sehr enttäuscht. Das war ein Schlag für mein Selbstbewusstsein, dass die Polizei mich freundlich durchgelassen hat, während jüngere Leute, die durften nicht durch. Darf ich mich mal zu denen zählen? Und ich habe einen Halstuch und einen Kapuzenpulli getragen und bin nicht durchgekommen. Ja, siehst du. Ja, du bist auch noch jünger und du siehst auch noch, zumindest auf dem Papier, siehst du noch gefährlicher aus. Gut, ich beende gerade meinen Bericht, also gleich bist du dran, Werner. Es gab also Zugangskontrollen. Die Demonstranten protestierten gegen die Polizeigewalt der letzten Woche. Die war nämlich heftig, das muss man sagen, bei der es mehrere Schwerverletzte gegeben hatte. Unter anderem hat man 4 Menschen mit Gummi geschossen, ein Auge ausgeschossen. Das sind wirklich schreckliche Dinge. Auch ein Polizist liegt noch schwer verletzt im Krankenhaus. Die CDR-Leute warfen Gummibälle und Gummiaugen auf die Polizei. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Diese Scherzartikel, man kann in Reimann, das ist hier so ein Scherzartikelladen, da kann man Gummiaugen kaufen. Die haben auch so rote Adern, die sind rund, die kann man sich irgendwie auch so rausbaumeln lassen. Das sind also Halloween-Effekte und die wurden auf die Polizei geworfen. Gummiaugen aus Protest gegen die ausgeschossenen Augen. Die gibt es übrigens auch aus Schokolade. Gut, aus Schokolade. Gut, da flog also einiges an Klamotten dann auf die Einsatzkräfte, Gummibälle, Gummiaugen. Und die Leute schrien Besatzer raus, Fora, Forces d'Occupation. Gut, das heißt, die ganz Hardcore-Separatisten betrachten Spanier als Besatzungsmacht und die Spanier als Fremde in ihrem Land. Riesiger Quatsch, aber die ticken so. Dann Hijos de Puta wurde gerufen, Puta España und ähnliche Liebenswürdigkeiten. Als dann die ersten Glasflaschen und auch ein paar Zementbrocken und Eisenteile flogen, das gab's auch, da schlug die Polizei natürlich mit Knüppeln gnadenlos zurück. Das Spiel ging dann so bis Mitternacht. Es ging hin und her, obwohl das Gros der gewaltbereiten Leute so gegen 22 Uhr über die Plaza Urquinaona nach oben zerstreut wurde. Hier und da wurden dann wieder kleine Müllhaufen angezündet und mehrere ziemlich schlechte Barrikaden errichtet. Die waren dermaßen grottig schlecht, diese Barrikaden, dass ich hatte Mitleid mit diesen Barrikadenstümpern. Einige haben, glaube ich, auch mit Schokolade geworfen, oder? Ja. Circa 40 Verletzte gab es dann dennoch, 3 bis 5 Verhaftete, man weiß das nie so genau, sowie allerlei zerstörtes urbanes Mobiliar, das dann unsere geliebte Bürgermeisterin wieder bezahlen muss aus der Stadtkasse. Das finden wir gar nicht gut. Sind also auch hier die Bilanz einer nun schon zur Routine gewordenen Krawallnacht in diesem schönen Ferienparadies Barcelona. Ja, das waren also die letzten Vorkommnisse jetzt am Samstag bei der großen Demonstration und dann besonders anschließend, obwohl es insgesamt ja doch weniger heftiger zuging als noch ein paar Tage vorher. Gut, aber die rechte Presse in Spanien natürlich, die nehmen das jetzt zum Anlass, um überall rauszupauen. Blasen, ja. Alles muss raus. Alles muss raus. Barcelona brennt, ja. Und die entsprechenden Fotos dazu und wollen da eben dann Parallelen herstellen zum Ende vom vorletzten Jahrhundert und Anfang von diesem Jahrhundert, wo Barcelona wirklich gebrannt hat. Aber gut, wie auch immer, es wird jetzt erstmal noch ein bisschen weiter gehen, auch diese Zündeleien und Barrikaden auf der Straße, mindestens noch bis zum 10. November, da ist nämlich die Wahl, ja. Und diese ganzen Vorkommnisse hier werden jetzt natürlich von beiden Seiten benutzt für ihre Zwecke. Also bis zum 10. November wird sich überhaupt nichts ändern. Gut, ein paar weitere Meldungen. Es gab in Deutschland Wahlen in Thüringen. Ich bringe mal kurz die 100-Sekunden-Nachrichten, da bekommen wir dann die nackten Zahlen geliefert und dann gucken wir mal, wie wir das einschätzen und analysieren. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Landtagswahl in Thüringen. Laut vorläufigem Ergebnis ist die Linke mit 31% der Stimmen stärkste Partei. Die AfD mit deutlichen Zugewinnen kommt auf 23,4%. Die CDU rutscht auf 21,8% ab. Die SPD einstellig mit 8,2%, Grüne 5,2% und die FDP 5%. Schwierige Regierungsbildung in Thüringen. Trotz des Wahlsiegs der Linkspartei mit Ministerpräsident Ramelow hat die bisherige rot-rot-grüne Koalition ihre Mehrheit verloren. Ramelow sieht aber einen klaren Regierungsauftrag. Er kündigte Gespräche mit allen demokratischen Parteien an. Aus der CDU gibt es zurückhaltende Signale. Spitzenkandidat Moring sagte in der ARD, man müsse nun neu nachdenken. EU gewährt Großbritannien Brexit-Aufschub bis zum 31. Januar 2020. Das teilte Ratspräsident Tusk auf Twitter mit. Demnach gäbe es eine flexible Verlängerung, nach der Großbritannien auch früher austreten könnte, falls das Unterhaus das Austrittsabkommen verabschiedet. Machtwechsel in Argentinien. Bei der Präsidentenwahl liegt der linke Oppositionskandidat Fernandes nach Auszählung fast aller Stimmen deutlich vor dem konservativen Amtsinhaber Macri. Dieser hatte seine Niederlage bereits eingeräumt. Die Wahl findet inmitten einer schweren Wirtschaftskrise in Argentinien statt. Waldbrände in Kalifornien. Viele Gebäude wurden bereits zerstört. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht vor den Flammen. Die Regierung des US-Bundesstaates hat den Notstand ausgerufen. In Kalifornien gibt es derzeit mehrere Brände, die durch Hitze, Trockenheit und Wind weiter angefacht werden. Das Wetter. Im Süden dichte Wolken mit Regen, im Norden neben Schauern auch Sonne. Sonst nach Auflösung von Nebelfeldern überwiegend freundlich und trocken. Temperaturen 7 bis 13 Grad. Jo, das war das aktuelle Geschehen. Landtagswahlen in Thüringen. Was sagen wir dazu, Werner? Ja, hat er ja gerade in den Nachrichten schon gesagt. Seither eine sogenannte rot-rot-grüne Koalition, die Regierung und die drei Parteien, die diese Regierung zusammen geformt haben, die Linke und die SPD und die Grünen. Die einzige, die zugenommen hat von diesen drei Parteien, ist die Linke, wenn auch relativ wenig, von 28 auf 31 Prozent. Und die SPD hat natürlich wieder mal Stimmen verloren, ein Drittel weniger als noch bei der letzten Wahl. Und die Grünen auch abgenommen, aber relativ wenig, von 5,7 auf 5,2%, was ja eigentlich auch ein bisschen eine Überraschung ist, ne, angesichts dieses Aufschwungs der Grünen, nicht nur in Deutschland, Greta Thunberg und alle diese Geschichten dann. Und dann gibt's da natürlich noch eine Partei, die hat ihre Stimmen verdoppelt. Von 2,5 auf plus 2,5 auf 5,0005%. Deine Lieblingspartei. Und sitzt jetzt auch im Parlament, diese die Gelben. FDP. Und dann die anderen zwei interessanten Parteien, wer auch zugenommen hat natürlich, und zwar brutal zugenommen, die AfD. Von 10 plus ungefähr plus 13 auf 23%. Ja. Und woher kommt dieser Zuwachs bei der AfD? Dreimal dürft ihr raten, von der CDU. Die ist praktisch um das Gleiche runtergegangen, was die AfD gewonnen hat. Hat also auch ein Drittel ihrer Stimmen verloren. Dann noch vielleicht zu der Frage, wer hat wen gewählt bei dieser Wahl? Also ganz generell kann man dazu sagen, die Alten sind besser drauf als die Jüngeren. Ne? Nicht wie in Sachsen. Ne? Bei den über 60-Jährigen hat die Linke 40% bekommen und die AfD nur, in Anführungszeichen, nur 16%. Bei jüngeren Altersgruppen ist es umgekehrt, hat überall die AfD mehr Stimmen bekommen als die Linke und der größte Unterschied ist bei den 30- bis 45-Jährigen, da 22% Linke und 28% AfD. eine andere Differenzierung kann man machen, Frauen und Männer, was wählen die? Schneiden die Frauen wesentlich besser ab. Nur 17% wählen die AfD, aber 28% der Männer. Ja, was heißt das für die Zukunft? Sie verheißt nichts Gutes. Ne? Wenn die vernünftigen Alten wegsterben und ihre verblödeten Jungen nachrückt, oder hier im Niemandsland kann das ja auch passieren, ne? Ja, gehört dann die Zukunft den Frauen? Hoffentlich. Mal vorsichtig. Naja, gut, in diesem Sinne können wir das hoffen. Und aber jetzt ist es tatsächlich so weit gekommen, dass wir darauf hoffen, dass die CDU, nach der Linken natürlich, Zweiter wird und nicht Fünfter, Sechster oder Siebter. Ne? Jetzt sind wir schon froh, wenn die CDU Zweite wird. So. Ja, und Werner, ich habe hier die letzte Meldung vorliegen. Die CDU versucht, eine Koalition mit der Linken zu machen in Thüringen. Das ist natürlich ein Hammer. Das heißt, das ist praktisch das widernatürlichste Bündnis in der Geschichte Deutschlands. Aber die versuchen es einfach, weil es sonst nicht anders geht. Ich bin mir nicht sicher. Wenn das eine Meldung aus den letzten zwei Stunden ist, Stimmt es vielleicht. Ja, ja. Aber es gibt Leute bei der CDU, die sagen, wir müssen uns an die Linke annähern. Gut, aber nur dem Thema, die AfD da, das ist halt der Schocker. Ne? Also fast jeder vierte wählt da AfD. Ne? Und dann diese ganze lächerliche Diskussion, wer oder was ist die AfD? Ist sie nur nationalkonservativ, so nennen sie sich selber, oder sind es Nazis oder noch nicht ganz Nazis? Oder sind sie national, völkisch oder sonst was? Ja. Also jetzt gibt es ein Gerichtsurteil, wo der Spitzenkandidat von der AfD in Thüringen, dieser Björn Höcke, den darf man jetzt also als Faschisten bezeichnen. Wir haben die Erlaubnis dazu. Ne? Also es ist amtlich. Ja, und also was bei deren Diskurs auch immer enthalten ist, zu relativieren, was in den 12 Jahren tausendjähriges Reich passiert ist. Also für mich sind es einfach dreckige Nazi-Schweine und für die will ich hier einen Spruch sagen. Und wer da redet vom Vergessen und wer da redet vom Verzeihen, denen schlage man die Fressen mit schweren Eisenhämmern ein. In Deutschland hört man ja immer wieder, Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Und dieser Spruch, das finde ich beste deutsche Poesie, das ist von Bertolt Brecht. Ne? Und dass er genau passt für diese AfD, da hat jetzt der Gauleiter von denen, der heißt fälschlicherweise Gauland, das hat er jetzt gerade nochmal bestätigt und sagt über diesen Höcke, über diesen Faschisten: Herr Höcke rückt die Partei nicht nach rechts. Herr Höcke ist die Mitte der Partei. Mire, chama, tú sabes que Angela Merkel y Nicolás Maduro se van a casar. Ay, sí que chévere, pana. Ay, pues me enteré en el Niemandsland, sí, 91.4 Contrabanda FM, ¿tú lo conoces? Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Привіт з України. Передаю палки вітання всім слухачам Niemandsland на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Barcelona. Gut, bringen wir ein Lied und danach gibt es noch ein bisschen mehr zum Kino und zum Thema Kultur. Ich habe diesmal eine Theaterkritik vorbereitet, die muss ich unbedingt loswerden, weil ich bin ja auch irgendwie Theaterfan, jetzt nicht so groß wie Kinofan, aber da gibt es schon einiges Tolle zu sehen. Gut, die Stahlschwestern haben hier etwas zu sagen. Ich hoffe, das ist auch in Bammels Sinne, das ist nämlich ordentlicher Punk. Könnt ihr armseligen Arschgeigen einfach mal eure Fresse halten? Keiner interessiert sich für eure Verlierer-Scheiße. Keiner. und dass euer Leben ein einziger Haufen Scheiße ist, hat mit uns nichts zu tun. Nichts! Verdammte Scheiße! Jetzt ist mittlerweile 20 vor 3 hier im Niemandsland-Studio bei Kontrabanda FM. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um am Ende bei entspannteren Klängen und weniger aufregenden Themen über Kino und Kultur zu sprechen. Was empfehlt ihr denn, Andreas und Bammel, jungen Leuten wie Susan, was sie sich unbedingt angucken sollten die nächsten Tage hier auf dem In-Edit-Festival? Ich hatte gerade noch mal im Programm geguckt nach explizit afrikanischen Filmen. Die finden sich jetzt nicht, also ex-afrikanischen Musikfilmen, aber im Grunde genommen irgendwie halt Lisbon Beat, den wir ja schon erwähnt haben, ist eigentlich auch irgendwie ohne die afrikanische irgendwie quasi Kolonialgeschichte, sprich Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, irgendwie die Kapverdischen Inseln als Musikfilm gar nicht zu denken. Das macht auch irgendwie den Reiz dieses Films irgendwie aus. Und ich weiß ja nicht, wie groß irgendwie die Reiselust irgendwie generell der Katalanen oder Spanier irgendwie Richtung irgendwie halt Portugal ist oder Richtung irgendwie Lissabon, aber ich glaube, die könnten im Moment mal eine ganz gut irgendwie auch mal eine Luftveränderung irgendwie brauchen halt und vielleicht auch um sich ein bisschen abzukühlen und ein bisschen irgendwie halt ihren ganzen irgendwie pendenden Frust irgendwie halt vielleicht irgendwie wegzutanzen. Da empfiehlt es sich irgendwie nur nach irgendwie Lissabon irgendwie zu fahren halt. Nee, aber das ist halt irgendwie halt eben auch irgendwie halt sehr, sehr spannend irgendwie zu sehen halt, dass gerade irgendwie halt Städte, europäische Städte, die halt irgendwie eine Kolonialvergangenheit haben, irgendwie viel, viel ihrer Kultur, die sie jetzt auch aktuell haben, genau diesen afrikanischen Wurzeln zu verdanken haben. Also mein Tipp nach wie vor für jetzt irgendwie in Edit, sich Lisbon Beat anzuschauen. Lisbon Beat. Soll ich nochmal durchsagen, wenn der läuft? Ja, bitte. Jueves 31, 21.45 Uhr, Sala 4 im Aribao Kino. Gut, Lisbon Beat hier in der Stadt. Dann lese ich mal ein paar Titel vor und ihr sagt mir, ob ihr das schon gesehen habt oder sehen wollt. Wir haben hier einen Film, der heißt Berlin Bouncer von David Dietl. Deutschland 87 Minuten, 2019. Dann haben wir einen Film von Daniel Kuczynski, auch aus Deutschland. Der Film heißt einfach nur 4. Dann haben wir einen Film, der heißt BTB Presenta. Das sind hier katalanische Künstler. BTB ist ja hier das Stadtfernsehen, vom Rathaus auch gesponsert. Dann Big Paradise, ein Film aus den USA. Boy Howdy, The Story. Dann Cases de la Música von Marc Barceló. Hier ein spanischer bzw. katalanischer Beitrag. David Bowie, Finding Name. David Crosby natürlich, unbedingt zu sehen. Das ist ein Film, der dauert 59 Minuten. Der ist von 2019, also ganz neu, ganz heiß. Und ja, sagt ihr noch was? Ja, also mein Tipp wäre für morgen Abend 21.45 Uhr Swans, Where Does Body End? Und eine der geilsten US-amerikanischen Noise- und Underground-Bands, die da über mehr als 2 Stunden dokumentiert wird. Auf jeden Fall ein richtiger Burner, würde ich sagen. Und ziemlich cool ist, glaube ich, auch der Film über PJ Harvey. Was sagst du, Andreas? Auf jeden Fall sehr sehenswert halt. Aber mein Tipp wäre zum Beispiel noch, den hattest du jetzt gerade nicht irgendwie erwähnt, auf jeden Fall diese Teddy Pendergrass irgendwie Doku, If You Don't Know Me. Also ein ganz großartiger irgendwie Soul-Sänger, irgendwie halt der 70er irgendwie Jahre, der dann irgendwie halt nach einem irgendwie schweren Verkehrsunfall von der Brust ab irgendwie gelähmt geblieben irgendwie ist halt und trotzdem sich wieder ins Leben zurückgekämpft hat. Ist aber auch ein Film, der viel erzählt über die irgendwie Lebensbedingungen irgendwie in gerade, also der kommt aus Philadelphia irgendwie in Philadelphia im schwarzen irgendwie Communities und Ghettos irgendwie der 60er Jahre. Also den würde ich auf jeden Fall allen nochmal auch ins Herz legen. Läuft am Sonntagabend, 3. November, letzter Tag, 18.30 Uhr, auch im Sala Aribao. Was haltet ihr denn von diesem Ibiza The Silent Movie von einem Herrn Julian Temple, United Kingdom, auf Englisch, über die Mythen und Legenden dieser Insel, über die Walter Benjamin schon damals gesagt hat, der Tourismus zerstört sie gerade. Und das hat Benjamin in den 20er Jahren gesagt. Ja, Julian Temple ist ein ganz großer, was Punk-Doku angeht. Und dass der sich an so ein Thema getraut hat, finde ich eigentlich super spannend. Ja, ich habe Andreas, hier, du hast ihn gesehen, ne? Ja, ich habe ihn, gesehen. Also es gibt vor allem irgendwie interessanterweise, das wusste ich bisher nicht, also es läuft ja auch dieser Marion und Leonard irgendwie, Words of Love. Und da gibt es quasi als die griechische Version, die griechische irgendwie Insel hieß nämlich Hydra und hat irgendwie im Grunde genommen dasselbe fast erlebt irgendwie wie Ibiza, wie quasi durch irgendwie eine Subkultur, damals waren es quasi die Beatniks, die Aussteiger, komplett irgendwie eine Insel, also das komplette soziale irgendwie Gefüge einer Insel irgendwie auf den Kopf gestellt worden ist. Also Hydra irgendwie ist dann noch ein bisschen gemäßigter im Vergleich zu dem, was da Ibiza irgendwie zu bieten hat. Also der Film ist irgendwie total schräg, muss ich sagen. Der ist schräg gemacht, aber er haut irgendwie halt einem irgendwie wirklich irgendwie dieses Ibiza-Ding sowas um die Ohren und denkt, da will ich nie hinfahren. Gibt's denn Musik von Fatboy Slim, wie das auf dem Plakat steht? Ist auch ein bisschen drin, also ja. Aber die Musik ist aber im Grunde genommen auch so schrecklich. Julian Temple nix dafür. Ich habe hier gerade den Trailer. Man sieht hier herrliche Bilder. Man sieht die Hippies am Strand sitzen, die Robben in einsamen Buchten, herrliche türkisblaue Wassergeschichten und dann kommen plötzlich diese durchgeknallten Hippies und fangen an, da so eine Art Disco-Riesentempel aufzubauen und mit Glitzerkram. Ja, das Irre ist auch, also das ist auch in dem Film zu sehen, es gibt sogar schon irgendwie halt eben diese Disco-Tempel, die jetzt als Ruinen auf Ibiza rumstehen, weil die irgendwie nicht mehr irgendwie genutzt werden, weil die irgendwie pleite irgendwie gegangen sind. Die stehen da jetzt wie so anscheinend wie monumentale irgendwie halt geschichtliche Gebäude für immer irgendwie halt irgendwo in der irgendwie Landschaft irgendwie Ibizas irgendwie rum. Echt total bizarr. Ja, ist eine Art Fun-Idealort. Das ist so wie der Traum der Menschheit von einem ewig glücklichen Ort. Partyruinen gibt es ja in Barcelona auch jede Menge, aber es gibt auch eine ziemlich gute Location für Partys, nämlich die Fabrica de Moritz. Die machen am Mittwochabend nach dem Niños Somos Todos, so ein Rockmusikfilm, eine After-Show-Party am Freitag und am Samstag. Gibt es da auch jede Menge ziemlich gute Mucke und vor allen Dingen gibt es da gutes Bier. Also Werner und ich, wir gehen ja nicht mehr in Diskotheken, oder sehe ich das falsch, Werner? Aber die ganz jungen Leute hier, die Susan zum Beispiel, gehst du in Diskos und tanzt natürlich. Du gerne? Dann erzähl mal, hast du hier schon eine Disco-Erfahrung gemacht in Barcelona? Ich war auf jeden Fall schon in mehreren Diskos unterwegs, nur kann ich dir leider nicht sagen, wie die heißen. Nee, hast du den Namen vergessen. Genau. Aber mich würde nochmal interessieren, wie viel der Eintritt kostet am Mittwoch. Ich glaube 7 €. Ah ja, das so aus der Hüfte geschüttelt jetzt. nach welchem Film ist das? Niños Somos Todos. Ah ja, ich glaube, den habe ich ja nicht verstanden. Also dadurch, dass ich ja leider kein Spanisch und auch kein Katalan spreche, aber ich glaube, der ist irgendwie wirklich irgendwie auch ziemlich irgendwie bizarr, weil wenn ich den Trailer richtig verstanden habe, geht es bei diesem Nino um jemanden, den man einladen kann irgendwie zu sich nach Hause und der singt dann irgendwie einfach quasi, also a cappella irgendwie jeweils für diese Familien. So hatte ich irgendwie diesen Trailer. Ganz, ganz irgendwie exactamente. Merkwürdig. Merkwürdig und gut. Werner hat noch was vom Goethe und dann habe ich noch ein Theaterstück zu empfehlen. Werner, bitte. Ja, das mit den Ruinen, die Disco-Ruinen finde ich nicht so schlecht. Von Ägypten haben wir ja auch immer noch die Pyramiden bis heute. Gut, Goethe-Institut wie immer, nächsten Mittwoch übermorgen in diesem Filmzyklus zur 70. Geburtstag der DDR und dem 30. Todestag der DDR, die Legende von Paul und Paula, Regisseur Heiner Karow und nach dem Drehbuch von Ulrich Plenzdorf. Und natürlich auch Musik gibt es da, wie es logisch ist und was für welche, von wem? Filmmusik? Von den Pudis. Ja, also geht es um die Beziehung zwischen Paul, verheiratet, Staatsbediensteter, und seiner Nachbarin Paula, eine ledige Mutter mit 2 Kindern. Angelika Domröse ist die Schauspielerin, wurde in 70er Jahren in der DDR ein Riesenerfolg, wahrscheinlich auch deshalb, weil er eben das Recht reklamiert hat auf ein persönliches Glück, auch innerhalb eines Staates, wo alles nach seinen geregelten sozialistischen Gang gehen muss. Ne? Und natürlich auch wegen den Pudis, die eben dadurch auch durch den Film erst so richtig bekannt geworden sind. Ne? In den 80er Jahren durfte er nicht mehr gezeigt werden oder kam nicht mehr im Fernsehen in der DDR, weil die beiden Hauptdarsteller in den Westen rüber gemacht haben. Und dann nach dem Anschluss der DDR durfte er dann wieder in die Kinos und wieder sehr erfolgreich ist zum authentischen Kultfilm geworden. Also diese Filme finde ich sehr interessant, weil die also besonders uns Wessis auch eben irgendwie zeigen ein bisschen näher, wie das Leben in der DDR damals war. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Ich empfehle dann ganz zum Schluss jetzt noch ein Theaterstück, das uns Europäern sehr angeht. Es geht nämlich um das Römische Reich im Jahr 100 vor Christus. Es geht um den alten Freund Cicero, viejo amigo Cicerón. Ich würde sagen, ist ein Muss für alle Theaterfreunde sowieso, denn der große Schauspieler Josep Maria Pou, den kann ich wirklich sehr empfehlen, den sieht man in einer neuen Glanzrolle als Cicero im Teatre Romea. Hier, das ist hier um die Ecke, das ist da zu sehen in der Calle San Pau. Viejo amigo Cicerón heißt das Stück. Der Intendant ist Herr Mario Gas, hier eine Koryphäe in Katalonien und in Spanien auf dem Gebiet der Theaterintendanten. Und ich kann nur raten, sich Eintrittskarten zu besorgen. Man muss natürlich des Spanischen mächtig sein, das ist die Voraussetzung. Josep Maria Pou kennen wir schon aus verschiedenen Rollen, zum Beispiel als Sokrates, ganz klasse, oder als Captain Ahab in Moby Dick. Als Theaterstück auf der Bühne, eine tolle Sache. Und auch hier kommt der Zuschauer auf seine Kosten. Poe spielt nicht den Cicero, sondern Poe, sobald er auf der Bühne steht, ist Cicero oder auf Spanisch Cicerón. Viejo amigo Cicerón ist ein Drei-Personen-Stück mit Ciceros Tochter Tulia, dargestellt von Miranda Gas. Das ist übrigens die Tochter des Intendanten, die macht das ganz klasse. Und Ciceros Sekretär, Tiron, gespielt von Bernard Quintana. Gezeigt werden Szenen aus dem Leben des großen römischen Staatsmannes, Redner und Protagonisten, wilder Machtkämpfe im alten Rom im ersten Jahrhundert vor Christus. Und was ist daran jetzt so aktuell? Interessant und gleichzeitig beklemmend sind nämlich die aktuellen Bezüge und die Anspielungen zur Gegenwart hier in der Unruheprovinz Katalonien. Cicero war ein Staatsmann und ein Meister in Intrigen und ein Meister im Lenken der Massen und ein Meister im Umlenken der Staatsinteressen. Und das ist wirklich spannend, sich das anzugucken. Es geht dann nämlich um so wichtige Fragen wie das Recht. Was ist das Recht? Was ist die Demokratie? Was ist Verrat unter Freunden? Was ist politischer Verrat, politische Intrigen? Und alle diese Fragen werden in dem Stück aufgeworfen. Es ist wirklich ein Genuss. Das Stück dauert 1 Stunde und 20 Minuten. Die vergehen wie im Fluge und ich kann nur sagen, Karten kaufen und rein. Teatre Romea. Ist es auf Spanisch oder Katalanisch? Auf Spanisch. Okay. Also ich kann wirklich empfehlen, sich das anzugucken, weil dieser Typ, ich weiß nicht, ob der Name euch jetzt etwas sagt, ich bin ja schon sehr lange hier und durch meine Freunde bin ich da auch rangeführt worden, systematisch die letzten Jahre in die Theaterszene. Und es lohnt sich, das einfach zu gucken. Der Typ ist einfach klasse. Josep Maria Pou. Jo, das waren jetzt meine letzten Worte. Letzte Worte. Susan, was würdest du noch gerne sagen? Einfach nur, nichts. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es hat dir gefallen, hier in der Sendung mitzumachen. Ja, auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ich hoffe, du empfiehlst unseren Link und unseren Podcast, damit Freundinnen und Freunde von uns. Und schaut mal vorbei bei uns bei Street Chat Deutschland. Bitte. Das werden wir machen. Wir werden das weiterempfehlen und wir werden das gerne tun. Andreas, Schlussworte. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mein Schlusswort war immer, weil Werner das gerade erzählt hatte, du hast jetzt Theater gemacht und fiel mir irgendwie sieben, da ist ein Mist, ich muss ja morgen nach Berlin zurück, wo dann irgendwie halt rund um den 9. November irgendwie 30 wieder irgendwie das große Theaterfestival irgendwie 30 Jahre Deutsche Einheit irgendwie stattfindet und davor graut es mir jetzt schon wieder irgendwie ein bisschen halt vor den ganzen irgendwie gesalbten irgendwie Worten, vor allen Dingen ja auch vor dem Hintergrund irgendwie dieser nicht überraschenden, also wenn man in Deutschland lebt, ist es nicht wirklich überraschenden, aber doch wieder irgendwie halt sehr, sehr katastrophalen irgendwie Wahl irgendwie in Thüringen halt. Und richtig Spaß ist, ich meine, hier sind die Probleme anders gelagert, aber auch irgendwie in Deutschland irgendwie ist die Melange, die sich da gerade zusammenbraut, irgendwie äußerst, äußerst bedenklich. Aber vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war toll, dass du gekommen bist. Bammel, Schlussworte? Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte, wie immer. Ab ins Kino mit euch, schön hier Musikfilme gucken und Bier trinken. Danke. Dem kann ich mich nur anschließen. Positiv bleiben. Ich habe noch eine andere Idee dazu. Also zu dem, was du ansprichst, immer weiter nach rechts in Deutschland oder hier dieser Wahnsinn zwischen den zwei Nationalisten. Wenn du es nicht mehr aushältst, kannst du dir ja auch einen Joint drehen und tief durchziehen und das erleichtert die Realität auch ein bisschen. Wir müssen unsere Joints ja noch selber drehen, nicht wie Snoop Dogg, der ist ja nicht mehr der jüngste Rapero und inzwischen zu Geld gekommen, der hat jetzt einen Angestellten, der zahlt den nur dafür, dass er ihm die Joints dreht und der kriegt dann jeden Monat so ungefähr 3.500 Euro dafür. Ne? Was ich nicht weiß, ob der nur halbtags arbeitet. Oder und ob der in die Rentenkasse einzahlt. Schwarz oder weiß? Nein. Angestellte. Ich glaube, das ist ein Vollzeitjob. Gut, wir müssen raus. Die Zeit ist um. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Wir bringen noch ein heftiges Lied zum Schluss von Ebo und sagen Adeo, Adios, Goodbye. Bleiben und werden Sie glücklich. Agur. Ich hab immer gedacht, Träume sind für die Ewigkeit bestimmt. Kaum aus der Kindheit erwacht, brauch ich immer noch was. Irgendwas ist nicht so traurig klingt. Glaubst du immer noch dran, dass man alles sein kann? Jeder Tag ist ein Neubeginn. Schaust du immer noch nachts rauf zum Himmel und fragst dich nach dem ganzen großen Sinn. All diese Ängste und Zweifel so unecht und trotzdem erscheinen sie so real. All die Gedanken, die kreisen im Kreise, begleitet mich bis in die Nacht. Was einfach manchmal nicht weiter und bleib dann im Bett den ganzen langen Tag. Und ich frag mich, weil du doch so stark bist, bist du manchmal auch so schwach? Denn es ist okay, okay, okay. Ja, es ist okay, okay, okay. Ja, es ist okay, okay, okay. Alles vergeht, alles vergeht. Immer die Nacht. Ich hab immer gedacht, Liebe ist für die Ewigkeit bestimmt. Kaum aus der Jugend erwacht, brauch ich immer noch was. Irgendwas ist nicht so traurig klingt. Glaubst du immer noch dran, dass jemand alles sein kann und man ist füreinander bestimmt? Schaust du immer noch nachts rauf zum Himmel und fragst dich, ob wir beide das sind. All diese Ängste und Zweifel so unecht und trotzdem erscheinen sie so real. All die Gedanken, sie kreisen im Kreise, begleitet mich bis in die Nacht. Weiß einfach manchmal nicht weiter und bleib dann im Bett den ganzen langen Tag. Und ich frag mich, weil du doch so stark bist, bist du manchmal auch so schwach? Denn es ist okay, okay, okay. Ja, es ist okay, okay, okay. Ja, es ist okay, okay, okay. Alles vergeht, alles vergeht. Immer die Nacht. Ich hab immer gedacht, Freundschaft ist für die Ewigkeit bestimmt. Kaum aus dem Business erwacht, brauch ich immer noch was. Irgendwas ist nicht so traurig klingt. Glaubst du immer noch dran, wir für immer zusammen gegen all diesen Gegenwind? Schaust du immer noch nachts auf zum Himmel und sagst, schau wie schön der Stern noch blinkt. All diese Ängste und Zweifel so unecht und trotzdem erscheinen sie so real. All die Gedanken, sie kreisen im Kreise, begleitet mich bis in die Nacht. Weiß einfach manchmal nicht weiter und bleib dann im Bett den ganzen langen Tag. Und ich frag mich, weil du doch so stark bist, bist du manchmal auch so schwach? Denn es ist okay, okay, okay. Ja, es ist okay, okay, okay. Ja, es ist okay, okay, okay. Alles vergeht, alles vergeht. Ach, gefallen. Ach, gefallen. Ach, gefallen. Ach, gefallen. Ach, gefallen. Ach, gefallen. Ach, gefallen. Ach, gefallen. Jörg Fauser, Herbstgedicht. Der Himmel war schmutzig,